27. Kapitel. Piaster. Infolge der schrägen Lage des Schiffes hingen die Masten weit über das Wasser hinüber, und deshalb saß ich auf meiner Rah über dem Wasserspiegel. Hans, der sich tiefer befunden hatte, war infolgedessen dem Schiff näher und stürzte zwischen mir und der Schanzverkleidung ab. Er kam noch einmal in einer Lache von Schaum und Blut nach oben und sank dann endgültig. Als das Wasser wieder ruhig wurde, konnte ich seine gekrümmte Leiche auf dem reinen weißen Sand im Schatten der Schiffswand liegen sehen. Ein paar Fische schwammen um ihn herum. Ein paar Mal hatte es den Anschein, wie wenn er sich ein wenig bewegte und aufzustehen versuchte. Dies schien aber nur so infolge der Bewegung des Wassers. Er war tot genug, denn er war erschossen und ertrunken und lag nun als Speise für die Fische an derselben Stelle, an der er mich hatte ermorden wollen. Kaum war ich seines Todes gewiss, so begann ich mich krank und elend zu fühlen. Heißes Blut lief mir über Rücken und Brust. Der Dolch, der meine Schulter an den Mast gespießt hatte, schien wie glühendes Eisen zu brennen. Aber es waren nicht so sehr diese wirklichen Schmerzen, die mich unglücklich machten, denn diese, so schien es mir, hätte ich ohne einen Klagelaut ertragen können. Es war die Angst, dass ich von meiner Rah in das stille grüne Wasser hinabstürzen und dann neben der Leiche des Schaluppmeisters liegen würde. Ich klammerte mich mit beiden Händen fest, bis mir die Nägel wehtaten, und schloss meine Augen, wie wenn ich dadurch die Gefahr mir selber verbergen könnte. Allmählich aber kam ich wieder zur Besinnung, mein Pulsschlag wurde wieder ruhig und ich hatte meine Selbstbeherrschung zurückerlangt. Vor allen Dingen wollte ich den Dolch herausreißen, aber entweder stak dieser zu fest oder ich verlor die Nerven. Jedenfalls ließ ich mit einem heftigen Schauder von meinem Beginnen ab. Merkwürdigerweise brachte gerade dieser Schauder mir, was ich wollte. Das Messer hätte mich nämlich auf ein Haar überhaupt gefehlt. Es war unmittelbar unter der Haut durch das Fleisch hindurchgefahren und dieses Stück Haut zerriss, als ich zusammenzuckte. Die Blutung wurde allerdings stärker, aber ich war wieder mein eigener Herr und war nur noch mit Jacke und Hemd an den Mast gespießt. Meine Kleider riss ich mit einem starken Ruck los und kletterte dann an den Steuerbordwanden wieder auf das Deck herab. Um alles in der Welt hätte ich es mit meinen zitternden Gliedern nicht gewagt, an den überhängenden Besanwanden herunterzuklettern, von denen Israel Hans herabgestürzt war. Ich ging in die Kajüte hinunter und verband meine Wunde so gut ich konnte. Sie schmerzte mich stark und blutete immer noch heftig, aber sie war weder tief noch gefährlich und behinderte mich nicht sehr im Gebrauch meines Armes. Dann sah ich mich um, und da das Schiff jetzt gewissermaßen mein eigenes war, so begann ich daran zu denken, es von seinem letzten Passagier zu säubern, dem toten O'Brien. Er war, wie ich gesagt habe, gegen die Schanzkleidung geworfen worden und lag dort wie eine grässliche, unheimliche Puppe. Wie eine Puppe in Lebensgröße, aber ohne Lebensfarbe. Da er so dicht an der Schanzkleidung lag, hatte ich es bequem mit ihm, und da die Gewohnheit tragischer Abenteuer mich so ziemlich gegen alles Grausen vor dem Tode abgestumpft hatte, so packte ich ihn um den Rumpf, wie wenn er ein Sack voll Spreu wäre, und warf ihn mit einem kräftigen Schwung über Bord. Mit einem lauten Klatschen schlug er auf das Wasser auf. Die rote Mütze löste sich von seinem Kopf und schwamm auf der Oberfläche, und sobald die Ringe im Wasser sich geglättet hatten, konnte ich ihn und Israel Hans Seite an Seite liegen sehen, beide in der zitternden Bewegung des Wassers zuckend. O'Brien war zwar noch ein ganz junger Mann, aber schon sehr kahlköpfig gewesen. Da lag er nun, sein kahler Kopf zwischen den Knien des Mannes, der ihn getötet hatte, und die schnellen Fische schossen über den beiden hin und her. Ich war jetzt allein auf dem Schiff. Es war gerade eben Hochflut gewesen und die Ebbe hatte wieder eingesetzt. Die Sonne war so dicht am Untergehen, dass bereits der Schatten der Fichten auf dem Westufer über den Ankergrund fiel und ihre Umrisse auf dem Verdeck abzeichnete. Die Abendbrise hatte sich aufgemacht, und obgleich der Berg mit den beiden Gipfeln von Osten her den Wind abhielt, summte es im Tauwerk, und die schlaff herabhängenden Segel knatterten leise. Ich merkte, dass das Schiff in Gefahr kommen konnte.